das auch richtig? Ist das auch alles richtig?« dachte er wiederum, als er die Treppe hinunterging. »Kann man denn nicht noch innehalten und alles wieder rückgängig machen? Und nicht hingehen?« Aber er ging trotzdem. Er fühlte plötzlich, dass weitere Fragen sinnlos waren. Als er auf die Straße hinaustrat, fiel ihm ein, dass er sich von Sonja nicht verabschiedet hatte, dass sie mitten im Zimmer mit ihrem grünen Tuch stehen geblieben war, ohne zu wagen, sich zu rühren, als er sie angeschrien hatte. Und er blieb eine Sekunde lang stehen. Im selben Augenblick durchzuckte ihn plötzlich ein Gedanke, wie ein greller Blitz, als hätte dieser Gedanke nur darauf gewartet, ihn nun endgültig vernichten zu können. »Wozu? Warum bin ich jetzt zu ihr gegangen? Ich sagte ihr, glaube ich, in einer wichtigen Angelegenheit. Was war es für eine wichtige Angelegenheit? Es war absolut nichts. Ich wollte ihr nur sagen, dass ich hingehe. Was ist denn dabei? War es notwendig, ihr das zu sagen? Liebe ich sie etwa? Aber nein. Nein? Ich habe sie doch soeben wie einen Hund von mir gestoßen. Oder brauchte ich etwa ihre Kreuze? Oh, wie tief ich gesunken bin. Nein, ich brauche ihre Tränen. Ich musste ihr Erschrecken sehen. Ich musste sehen, wie ihr das Herz wehtat und sie sich quälte. Ich musste mich an irgendetwas klammern, es verzögern, einen Menschen sehen. Ich habe es gewagt, so auf mich zu hoffen, so von mir zu träumen. Ich Bettler, ich jämmerlicher, erbärmlicher Lump. Er ging am Kanal entlang und hatte es nicht mehr weit. Als er aber die Brücke erreichte, blieb er kurz stehen, bog plötzlich seitwärts ab und ging über die Brücke zum Heumarkt. Er blickte begierig nach rechts und nach links, betrachtete mit Anstrengung jeden Gegenstand und konnte doch auf nichts die Aufmerksamkeit konzentrieren. Alles entglitt ihm. »In einer Woche, in einem Monat, wird man mich in einem dieser Gefängniswagen irgendwohin über diese Brücke fahren. Wie werde ich dann diesen Kanal betrachten? Ich sollte es mir merken. Was werde ich dann empfinden und denken? Mein Gott, wie niedrig und gemein dies alles ist. Meine augenblicklichen Sorgen. Gewiss, dies mag alles interessant sein, in seiner Art. Woran ich jetzt denke? Ich werde kindisch. Möchte mir selber imponieren. Nun, warum schäme ich mich vor mir selbst? Wie die Leute drängen. Dieser Dicke da, wahrscheinlich ein Deutscher, der mich soeben gestoßen hat. Weiß er denn, wen er gestoßen hat? Ein Weib mit einem Kind bettelt. Es ist amüsant, dass sie mich für glücklicher hält als ich. Sollte ich ihr spaßeshalber nicht an Almosen geben? Pah! Ich habe ja ganze 5 Kopeken in der Tasche. Woher bloß? Da, da! Nimm es, Mütterchen! Möge Gott dich erhalten! Ertönte die weinerliche Stimme der Bettlerin.